würde ich sagen. Herrschaftszeiten, gehen Sie doch mal von meiner Hand runter. Ja, verlassen Sie doch bitte mal meinen Kontrabass zunächst. Ja, entschuldigen Sie, ich hatte es nicht bemerkt. Er klingt überhaupt nicht mehr. Was macht das Wurstbrot auf meiner Pauken? Sehr fix. Aus Ihrem Horn läuft hier vorne eine äußerst unappetitliche Flüssigkeit. Können die Streicher vielleicht ein bisschen leiser sein? Man versteht ja sein eigenes Wort nicht. Ja, das Horn hat meine Frau mir aufgesetzt. Ich werde daran nichts ändern. Herrschaftszeiten, ich finde meine Trompeten immer. Wo sind die hin? Ihr habt meine Trompeten vor. Ja, das Wurstbrot auf der Pauke, das müssen wir, glaube ich, liegen lassen. Es geht ja jetzt schon los. Schlagen Sie doch am Wurstbrot vorbei. Oh, was will denn der? Der will was sagen. Psst. Eure Tagesordnung! Heute unter dem Motto: Eure Tagesordnung mit dem Paukenschlag. Ja, Herr Finskal, das war ja kein richtiger Paukenschlag, aber ich finde, das Jingle haben wir gut hingekriegt. Da, ja, stoßen wir. Lassen Sie uns doch mal anstoßen. Diese gelungene Vorführung. Wir haben ja heute das erste Mal unser Jingle selbst gespielt, live. Ja. Mit all den anderen Musikern. Wenn Sie mich vielleicht jetzt hier rauslassen wollen. Seien Sie still, Herr Gesangsverein. Herr Gesangsverein, das geht nicht. Sie wissen das doch. Sie haben noch nicht eine Zigarette geraucht. Ja, hier im Geigeninneren kann ich ja auch nicht guten Gewissens eine Zigarette rauchen. Ja, das höre ich zum ersten Mal. Sie wollen tatsächlich vielleicht eine angesteckt bekommen. Ja, Sie haben Sie sich immer gewehrt bislang. Aber Sie haben mich in diese Geige gesteckt. Ja. Ich versuche mal, Ihnen eine Zigarette in die Geige zu stecken. Sie wissen genau, warum wir Sie in die Geige gesteckt haben. Sie sind Gelegenheitsraucher und wir wollen ein Exempel statuieren. Wir sind vom Tübinger Anti-Raucher-Komitee. Also diese Zigarette schmeckt überhaupt nicht. Sie können sie vielleicht mit irgendwas würzen. Wir können vielleicht noch was beigeben, dass Sie dann so vorne dran halten und verbrennen können. Haben ja, Sie? Wenn Sie noch was da hätten. Ja. Wir haben ja so ein Büschel gefunden. Ja, nehmen gefunden. Wir doch das. Das sieht sowieso ekelhaft aus. Also ich stecke Ihnen jetzt mal das ekelhafte Büschel in die Geige. Das können Sie dann anzünden und... Wie schmeckt es? Also, es schmeckt eigentlich überhaupt nicht. Ja, da kann man nichts machen. Es soll ja auch eine Strafe sein und kein Vergnügen. Jetzt ist es schon ganz verbrannt. Aua! Aua! Sie spinnen wohl, Sie haben meinen Triangel verbogen. Oh, mein Musikantenknochen. Ist das nicht? Das darf doch nicht wahr sein. Sag mal, Herr. Vielleicht können Sie mir helfen. Ach, der Scharping schon wieder. Suche ich nämlich meinen Bart. Schlechte Zigarette. Haben Sie vielleicht meinen Bart gesehen? Ihren Bart? Wie soll denn der aussehen, Ihr Bart? Ja, der sieht so aus wie so ein Büschel, so ein bisschen ekelhaft. Ach, irgendwie. Scheiße. Ja, Herr Scharping, wie kommen Sie denn darauf, dass Sie Ihren Bart im Orchestergraben verloren haben können? Ich habe schon den ganzen Parkett hier abgesucht und nichts gefunden. Ich glaube, der Bart war das, was wir dem Herrn Gesangsverein gerade gegeben haben. Ja, das könnte sein. Herr Scharping, Ihr Bart, ja, bitte? Ihr Bart sieht aus wie ein ekliges Büschelchen. Ja, genau, das sagte ich ja schon. Dann einen kleinen Moment, Herr Scharping. Ja, bitte. Herr Gesangsverein? Herr Gesangsverein? Oh. Hallo? Herr Gesangsverein? Das gibt's doch nicht. Er ist nicht machen mehr da. Was die denn da? Das kann überhaupt nicht sein. Einen Moment, Herr Scharping. Herr Finskal, das ist jetzt aber peinlich. Dann hat er wahrscheinlich den Bart ja auch mitgenommen, wenn er nicht mehr da ist. Wir schicken den Herrn Scharping erstmal weg. Das ist mir wirklich... Also ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, wenn die SPD scheitert. Nee, das ist... das weisen wir am besten weit von uns. Herr Scharping, es sieht nicht so aus, als wäre Ihr Bart hier irgendwo aufgetaucht. Aber ich glaube, ich habe ihn vorhin in der dritten Reihe Parkett gesehen. Neben dieser großen weißen Person mit der Buntfaltenhose. Vielleicht schauen Sie da mal nach. Dritte Reihe, dann gucke ich mal. Herr Gesangsverein, kommen Sie doch zurück. Da hinten ist doch eine kleine Öffnung, da sehe ich Licht reinscheinen. Ja, stimmt, aber die ist ja viel zu klein. Obwohl, vielleicht... Kann er nicht rausgekommen sein, das ist viel zu klein. Ja, wo ist er denn hin? Wenn er da nicht raus kann, dann muss er die Geige eigentlich noch bei sich haben. Stimmt, dann ist die Geige auch weg. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, mein Name ist Waldemar Hartmann. Ich befinde mich hier auf dem Spielfeld des Gewandhausorchester in Leipzig und ich muss mal eben die Regie fragen, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, wir warten immer noch auf den großen Paukenschlag und der ist jetzt noch nicht gekommen. Regie, haben wir noch eine Matz oder etwas zum Einspielen? Na, achso, ja. Ja, dann gehen wir einfach jetzt mal zurück ins Funkhaus und suchen etwas Entspannung beim... Was? Ja, beim Telekolleg 23 Physik. Ja, wir gehen zurück ins Funkhaus. Aus der Welt der kleinsten Tierchen Heute Schrödingers Katze. Ja, liebe Hörer, man kann auch ganz burleske Fälle konstruieren. Ho, ho, liebe Kinder, gebt fein Acht, ich habe euch etwas mitgebracht. Schröders Katze Hillu. Eine kleine Physikgeschichte. Neulich, da bin ich über Land gefahren, in meinem Heisenbergschen Unschärfemobil. Ich komponierte so vor mich hin, da schrak ich plötzlich auf. Nur wenige Meter vor mir hatte sich die Bohrsche Atomampel in den Rotbereich verschoben. Mit letzter Kraft trat ich die Planck'sche Wirkungsbremse und brachte, weder Ort noch Impuls vermochte ich in der Eile genau zu bestimmen, das Unschärfemobil an der Haltelinie zum Stehen. Buchstäblich auf den letzten Drücker, denn just in diesem Moment überquerte vor mir die Schrödingersche Katze die Straße. Wenn ich nicht noch gerade rechtzeitig hätte anhalten können, dann hätte Einstein triumphiert. Zwangsläufig hatte das Chassis des überlichtschnellen Unschärfemobils bei der waghalsigen Wirkungsbremsaktion beträchtlich gelitten. Aber in der nahen Stadt wohnte ja der Sven. Der Sven ist Quantenmechaniker und brachte mir den Schaden zu einem fairen Preis wieder in Ordnung. Und das, liebe Kinder, war schon eure kleine Physikgeschichte. Gute Nacht bei den Wüstenwellen. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, jetzt hier wieder Waldemar Hartmann aus dem Parkett des Gewandhausorchesters in Leipzig. Und das war doch sehr interessant da über die Physik. Und Regie, wie soll es denn jetzt weitergehen? Ach so, warten soll ich. Ach so, ja, warten, das ist ein bisschen fad. Ja, ja, da unten, ja, da passiert jetzt auch gerade gar nichts da herin. Und jetzt schaue ich da gerade raus und da kommt auch niemand vorbei. Und jetzt schauen wir auf die Bühne, aber... Ja, da ist immer noch der Feuervorhang herunten. Hallo, ne? Herrschaftszeit. Entschuldigung, ich hoffe, ich stehe nicht. Ich bin der Armin von der Techno-Redaktion. Wir suchen seit letzter Woche unsere Platte. Das geht so nicht. Wir können keine Sendung machen ohne die Platte. Habt ihr die vielleicht gesehen? Ja, ich hab ein Platten auf dem Kopf, aber ich weiß nicht, welche Platten Sie suchen. Was? Sie suchen ein Platten? Was ist denn da drauf? Ah, die Sendung da, ne? Gerade. Ja, wir machen gerade Sendung, aber es passiert gerade nichts, deswegen, ja. Nee, die Platte ist nicht da, oder? Nee, gut. Was ist denn das für eine Platte? Tut mir leid, tschüss. Ach so, wiederschauen, ja. Ja, das war ein seltsamer Bursch, Aber es ist ja eigentlich ein Stinkvater herin und das... Es wäre jetzt eigentlich ganz recht, wenn vielleicht der Franz Beckenbauer daherkam. Entschuldigung, ich suche mein Bart. Haben Sie vielleicht mein Bart gesehen? Ach so, haben Sie den irgendwie verloren, den Bart? Ja. Stimmt, Sie sind ja ganz nackert im Gesicht. Ja, genau. Und jetzt suche ich meinen Bart und finde ihn nicht. Ja, ich habe da vorher so einen kleinen Burschen mit einem Stück Nadelfilz gesehen. Vielleicht war es das. Ah, wo war denn der? Ja, da unten in der Orchesterlogen war der. Ah. Ist der durchgerauscht und dann war gleich wieder verschwunden. Ah, danke schön. Dann gucke ich da mal, gell? Ja, hey. Ja, wiederschauen. Sie hätten ruhig noch ein bisschen da bleiben können, weil... die Regie ja doch jetzt keine Mats vorbereitet hat. Ich kann vielleicht noch was über unser Parteiprogramm erzählen, wenn Sie möchten. Nein, ich bin im CSU-Ortsverband von Augsburg und das interessiert mich überhaupt nicht, was Ach, Sie da schade. Zu erzählen kann haben. Auf Wiedersehen. Ja, ich hätte lieber mit dem Franz Beckenbauer gesprochen, aber der ist jetzt gerade nicht da. Ja, jetzt warten wir halt wieder bis... Regie? Haben wir noch einen Mats? Nicht. Ach so. Ah, jetzt kommt das wieder. Das ist ein Skandal. Wo ist... Sie, haben Sie meine Geige gesehen? Was, eine Geigen? Meine Stradivari. Eine Stradivari, ja, das ist ja... Das ist mir noch nie passiert. Es sollte jemand darauf aufpassen. Ich fühle mich ganz nackt ohne meine Geige. Ich bin nicht ich selber ohne meine Geige. Ich brauche das. Ich muss was am Hals haben. Sehen Sie, ich... Ja, Sie sind ja da ganz nackt ja, am Hals. Ja, ich brauche das. Ich brauche dieses Gefühl. Ich bin völlig aufgeschmissen ohne meine Stradivari. Ja, das kann ich irgendwo verstehen. Aber bei uns passt normalerweise der Alois auf die Geigen auf. Der macht normalerweise beim Fußball... Das interessiert mich nicht. Ich bin Anne-Sophie Mutter und ich will meine Stradivari. Ja, sofort. Mutter. Sonst ziehe ich Sie zur Verantwortung. Am Gottes Willen. Regie, was wissen machen? Sie, was so eine Stradivari kostet? Ja, das ist mindestens 1000 Mark, würde ich sagen. Das ist ungeheuerlich. Ich will jetzt den Intendanten. Ich gehe sofort zum Intendanten und dann werde ich Sie zur Verantwortung ziehen. Ja, das ist der Eberhard Staniek. Das ist Zimmer 204. Regie, da war gerade eine Mutter da. Eine Mutter. Ach so, jeder hat eine Mutter. Ah, das stimmt. Ja, das stimmt. Und wenn man eine Mutter hat, dann ist man allerweil nur ein Kind. Ui, wer kommt jetzt? Ja, hallo, also ich suche den Armin, ne? Den Armin vom Staatsschutz, also den aus der Techno-Redaktion. Was? Wer soll denn das sein? Ja, den Armin halt, den kennst du doch. Armin? Ja, Mensch, scheiße. Ich kenn bloß einen Armin. Scheiße. Armin Müller-Stahl habe ich vorher mal beim Fassbinder gesehen, aber jetzt, wo ist ich an? Regie? Ach so, Musik. Ah, das ist gut. Zurück ins Funkhaus. Knister, knister, knister. I see trees of green, red roses too. I watch them bloom on me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ja, guten Tag, hier meldet sich wieder Waldemar Hartmann, wie gehabt aus dem Spielfeld des Gewandhausorchesters in Leipzig. Und hier ist eigentlich nach wie vor noch nichts passiert und wir warten immer noch auf den großen Paukenschlag, der immer noch auf sich warten lässt. Und ich langweile mich eigentlich furchtbar. Ich hätte gern mit Franz Beckenbauer geredet, aber der kommt nicht. Und jetzt frage ich die Regie, ob da vielleicht eine Matz vorbereitet ist noch. Und Ja? Guten Abend, meine Damen und Herren. Ach, Sie, ja. Ich begrüße Sie zur Heute-Sendung. Ah, jetzt geht's los. Das heißt zur frohen Botschaft. Frohe Botschaft, das hört sich gut an. Ja, reden Sie doch bitte schön weiter. Als ich heute Morgen aufstand und meine Bibel zur Hand nahm, und, um ein bisschen darin zu blättern und ein paar Sinnsprüche zu lesen, da hielt ich inne, weil die Vöglein so lustig zwitscherten und da wurde ich wieder ganz dankbar. Zwitschern ist gut. Was mir der Herrgott für einen Tag geschenkt hat. Ja. Ein Tag, der mir ermöglicht, viel Gutes zu tun. Gutes tun ist gut. Allen Menschen zu helfen, mit riesiger Nächstenliebe und Hilfe. Aha. Servus. Ja, das ist ja wunderbar, wie Sie das gesagt haben. Da läuft mir ja der kalte Fußschweiß die Stirn herunter vor Glück. Ja, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Vielleicht wollen Sie beichten? Oder, ja, beichten wäre schön. Ja, wissen Sie, es plagt mich schon seit 6 Jahren. Da habe ich mein Weizenbier im Franz Beckenbauer auf Krawatten aufgeschüttet. Also da kann ich manchmal nicht schlafen. So plagt mich das. Das scheint mir lässlich. Ja, und dann habe ich einmal Uli Hoeneß in der Bayern-München-Kabine habe ich nackert ertappt. Ja. Das ist allerdings schwieriger. Das war ihm sehr peinlich, weil, wissen Sie, er hat einen ganz kurzen Blorner. Hat er, so. Aber ich glaube, das ist dem Herrgott ganz egal. Ja, das ist sehr nett, dass Sie mir das jetzt so erlassen, wie es heißt, gell? Ja, und, so heißt es wohl, ja. Ja, und ich muss jetzt zum Zuschauer noch sagen, draußen tobt jetzt also schon der erste Kampf im Orchester und alles wartet auf Anne-Sophie Mutter. Wissen Sie, das ist das Problem, der Anne-Sophie haben es heute die Stradivari geklaut und die kostet ja mindestens 1000 Mark und ist weg. Ja, kann ich da irgendwie helfen? Ja und die Stradivari hat so kleine Beindel. So kleine Haxen unten dran. Und da ist es einfach weggerannt. Das sind ja große Wunder des Herrn. Und ich glaube, die Geige hat auch den Bart vom Rudolf Scharping geklaut, weil der fehlt völlig. Der ist weg. Ja, das ist ein noch größeres Wunder. Das ist ein furchtbar ekliges, bakterienbelastetes Ding an der Geige. Dann hat Herr Scharping jetzt gar keinen Bart mehr. Ja, der Bart ist ab, sozusagen. Nicht möglich. Und der Rudolf hat mir sehr leid getan, hab ihn vorher gesehen, der war schon leicht betrunken. Da muss man doch jetzt etwas dran tun. Den Menschen muss doch geholfen werden. Ja, das glaube ich. Und wenn Sie, Herr Hane, wenn Sie das für mich unternehmen würden... Ja, mache ich gerne. Jetzt ja diese beinige gerne, Geige sehr mit diesen Strathaarenstoppeln im Gesicht zu suchen, dann wäre ich sehr, sehr glücklich. Und den Herrn Scharping. Und den Herrn Scharping, genau. Dann machen wir jetzt dann Schnitt und schalten zurück ins Funkhaus. Ja, ich gehe dann mal los. Wiederschauen. Schnipp. So, es ist doch verdammt unbequem in dieser Geige. Aber wenn ich meine Kräfte zusammennehme, kann ich mit dieser Geige, im Inneren dieser Geige, mich hüpfend quasi fortbewegen. Hören Sie mal jetzt. So, da tut sich auch schon die Tür des Gewandhauses auf. Die Orchesterklänge sind kaum noch zu hören. Ich verlasse das Gewandhausorchester, damit meine Entführer mich nicht kriegen. Ich werde mich in der schönen Stadt Leipzig umsehen. Und wenn es regnet, bin ich in der Geige ja geschützt. Ja, ich glaube, ich sehe auf dem Monitor, sehe ich da gerade eine Geige rauslaufen. Hey, Regie, ich sehe ja der Geige auf Haxen rauslaufen. Kann er jemand da mal eine Kamera ausschicken und den verfolgen? Schnipp. Meine Herren, halt, bleiben Sie stehen. Ja, weil... Ja. Das ist Sie schon wieder. Sie habe ich gesucht. Ja, nun, ich hatte Ihnen meine Geige anvertraut. Wenn Sie sich vielleicht erinnern, ich bin nicht Ihre liebe Frau Mutter. Ich will jetzt meine Geige. Stradivari... Wir haben uns zwar sofort. Wir haben uns einfach so diese Geige in die Hand gedrückt. Wir waren uns gar nicht darüber. Einfach in die Hand gedrückt. Ich zahle Ihnen 1000 Mark pro Tag jedem, damit Sie auf meine Geige aufpassen. Wo ist meine Geige? Ich finde es jetzt nicht völlig eindeutig, ob die Vertragsverhältnisse da so liegen, dass wir tatsächlich Verantwortung für Ihre Geige tragen. Ich werde Sie verfolgen bis an Ihr Lebensende. Ich finde, das hätte gesondert geregelt werden müssen, wenn eine solche Verantwortung bestehen sollte. Das ist ungeheuerlich. Sie haben Ihre Geige nutzbringend eingesetzt. Nutzbringend? Da können Sie gar nicht drüber wegsehen. Der einzige Mensch, dem meine Geige etwas nützt, bin ich. Ich bin meine Geige und meine Geige ist ich. Ich will jetzt meine Geige wieder haben. Sind Sie bestellen gerade das auf Problem der Stelle kurz da? Nein. Selbstverständlich tun wir unser Möglichstes, um Ihre Geige... Haben Sie vielleicht mein Bart gesehen? Oh nein. Herr Finzka, wir sitzen in den Nesseln, würde ich sagen. Wir können vielleicht mal gerade die Situation ein bisschen erklären, damit das... Oh, ja, scheiße, da bin ich gespannt. Scheiße, da bin ich sehr gespannt. Vielleicht ist es das Einfachste, wenn wir jetzt also, die Wahrheit... Also, Sie haben in unseren Personen, in unseren... Adrettenpersonen möchte ich sagen, dass die Anti-Raucher-Koalition Tübingen vor sich. Oh je. Nein, oh je ist nicht das richtige Wort, Herr Scharping. Ja, so ist es. Wir beide bilden die Anti-Raucher-Koalition und ich konnte jetzt mehrere Stunden lang nicht rauchen, weil meine Pfeife am Bart befestigt war. Die ist jetzt mit verschwunden. Ja, das hängt auch mit Ihrer mit Ihrem Bart zusammen. Wie soll man sagen, Herr Scharping? Es ist ein bisschen... Ein bisschen kompliziert. Eine anrüchige Sache, möchte ich sagen. Oh. Also, wir hatten einen Raucher eingefangen. Den Herrn Gesangsverein. Den wollten wir nötigen, eine Zigarette zu rauchen. Das ist ja Nötigung. Wir haben ihn in Ihrer Geige eingesperrt, Frau. In meiner Geige? Die Geige war Sie gerade zur Hand. In meine Geige uns, gesperrt? Ihre Geige schien uns ein geeignetes Versteck. Das war ja sehr unauffällig. Ich werde... Sie müssen verstehen, im ich Untergrund werde Sie muss man zur Verantwortung ziehen. Gehen. Sie sind im quasi Im bewaffneten revolutionären Kampf. Sie sind wahnsinnig, ich werde Sie einsperren nicht um Ihre lassen. Geige, das ist... Also, die SPD setzt sich auch dafür ein, dass die Kulturpolitik hier Herr nicht Finster, in Finster. Solche seltsamen Wege also, Herr Schapping, geht. Also, gerade im Bereich der Musik finde ich... Also auf jeden Fall ist uns dann Ihr Bart in die Hände gefallen und wir haben ihn dann Moment als, mal, als da, Anzünder gucken, für die Sie Zigarette. Mal, schauen Sie mal Herrn, da hinten, da läuft doch eine Geige vorbei. Da ist ja meine Geige. Und die hat ja, ja meinen Bart an. Da können wir sie ja vielleicht wieder zurückholen. Ja, jetzt schnell ich hinterher. Ich muss uns jetzt auf den Weg machen und den Schaden wieder gut machen, den Herr Schapi. Ja, ich werde Ihnen Beine Bart. Machen, jetzt also, laufen Sie schon. Ja, dann am besten hinter der Geige einfach her. Ja, meine Damen und Herren, da ist nochmal Waldemar Hartmann, gell, aus der großen Konzerthalle. Und wir warten immer noch auf den großen Paukenschlag, aber der kommt nicht. Und was soll ich denn jetzt machen? Regie? Was? Mich zum Teufel scheren? Ja, das ist ein bisschen Unverschämtheit, aber von mir aus, ich spiele jetzt einmal eine Matz ein. Das ist von der Kulturredaktion, da kenne ich mich ja überhaupt nicht aus. Und da ist irgendwas verändert, aber mir sagt da kein Mensch was. Also sag mal einfach mal schnell, Mats ab. So. Der präsentiert Spatzenwolken, Himmel flattern, Lust, meine Nase friert und per Auspuffrohre knattern. Ach, da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sich auf die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel flattern sehen und fliegt mein Blick dann himmelwärts. Tut auch die Seele weh, wie schön Natur am Abend. Stille Stadt, verknackste Seele, Tränen rennen, das alles macht einen mächtig matt und ich tu einfach weiter, wenn er Tagesordnung. Ja, was, ja, wir sind immer noch im Gewandhausorchester unten auf der Spielwiese und warten, dass es losgeht. Ah, ich sehe da gerade auf dem Monitor. Ui, das ist die Geigen mit den Haxen und dem Bart. Die rennt da draußen umeinander. Können wir schnell mal auf Kamera 2 umschalten, bitte? Schnell mal umschalten. Schnipp. Ich sehe es. Ich stehe direkt vor Auerbachs Keller in Leipzig. Ein historischer Ort. Hier werde ich bestimmt weitersehen können. Gleich hinein. Grüß Gott. Guten Tag. Guten Abend. Könnten Sie vielleicht, ich sehe da hinten einen Notschlüssel bei Ihnen an der Wand, könnten Sie vielleicht als allererstes hier, bevor wir vielleicht ins Gespräch kommen, gnädige Frau. sprechende Geigen. Mein Name bediene ich hier nicht. Mein Name ist Gesangsverein. Scholli Gesangsverein. Wenn Sie vielleicht mit dem Notenschlüssel meine Geige aufschließen wollen, dass ich hier rauskomme. Sie sind doch kein Gesangsverein, Sie sind doch eine Geige. Jetzt nehmen Sie doch schon den Schlüssel und lassen mich hier raus. Ach so, dann nehme ich mal den Schlüssel hier. Also wenn Sie unbedingt drauf bestehen, hier. So, und jetzt. Ach, da kommt ja ein richtiger Mensch raus. Vielen Dank. Frau Bärbel-Solei, ich sehe mit Befremden, dass Sie hier in Auerbachs Keller bedienen. Ich dachte doch, ja, Sie hätten jetzt 20.000 Mark von der Zeitschrift Eulenspiegel erhalten dafür, dass Sie von dieser Zeitschrift mit Kohl poppend auf dem Cover abgebildet worden waren. Ja, ich wollte 100.000 Mark haben und ich habe da mir gleich ein Häuschen gekauft an der See. Und da hatte ich jetzt nur 20.000 Mark. Doch immerhin. Und jetzt muss ich mich hier verdingen. Ja, ach, darum Leuten arbeiten Suppen Sie jetzt. Hier. Ich hätte ja gedacht, für die 100.000, da hätten Sie den Kohl auch wirklich aufhupfen lassen, nicht wahr? Nur da hätte ich ihn durchgezogen nach allen Schikanen. Naja, für diesen Spruch wollen wir jetzt aber auch ein bisschen blechen. Nämlich 10 Pfennig in die Kasse der Frauenredaktion. Nur Sie sind aber zart beseitet. Dass da auch mal der Groschen fällt. Nur was darf ich Ihnen bringen? Entschuldigung, ich suche meinen Bart. Herr Scharping, wenn ich Ihnen Bärbel Solei, Bürgerrechtlerin, vorstellen dürfte. Angenehm. Aber wer kommt denn da hinter Ihnen her? Ja, schauen Sie mal, Herr Finzka, da ist ja die Geige. Ja, hören Sie, und der Herr Gesangsverein. Ich bin gerne bereit, nicht mehr zu rauchen, aber ich möchte nicht noch einmal von Ihnen entführt werden. Sie rauchen nicht mehr? Nein, ich rauche nicht mehr. Ich habe mir das Rauchen in den Bart? Letzten 5 Minuten abgewöhnt. Das sehen Sie, ich habe schon ganz weiße Zähne, gar nicht mehr diese Nikotinflecken. Das ist hervorragend. Ach so, Ihren Bart, Herr Scharping, den habe ich leider aufgeraucht. Ich meine, eine das Zigarette. Bitte? Es waren also diese Herren da. Diese Herren haben mir eine Zigarette mit ihrem Bart angezündet. Das ist ja unglaublich. Die Pfeife kann ich Ihnen aber zurückerstatten. Sie hat nicht brennen wollen. Wie bitte? Gehört diese Pfeife Ihnen, Herr Scharping? Sie rauchen. Das ist ja eine unglaubliche Unverschämtheit in unserer Gegenwart. Was machen Sie denn? Passen Sie bloß auf, was Sie da tun. Diese Pfeife geht raus. Passen Sie auf, was Ihnen jetzt passiert hier. Oh, Entschuldigung, da ist ja noch eine Frau Mutter. Du haben sie die Geige kaputt es gemacht. Es war ja kürzlich erst Muttertag. Glückwunsch. Das ist mir aber sehr peinlich, Frau Mutter. Ich kann diesen Vorfall hier im Namen der Sozialdemokratischen Partei da kommt ja auch nicht begrüßen. Doch. Herr Hane, doch ein. Peter ja, Hane. Das ist doch alles gar kein das Grund. Das ist ja dieser dumme Nachrichtensprecher. Feindseligkeiten. Es findet sich für alles eine Lösung im Sinne des Herrn. Welch warmer Amen. Glanz in unseren Hüten. Ich habe Amen. Zum Beispiel eine Geige geschnitzt für Sie, Frau Mutter, damit Sie Ihre ja alte schön. Geige nicht vermissen müssen. Ach, die ist auch schöner als die ich Ihnen drüber gezogen habe. Die ist ja wunderschön. Die ist auch von mir handgeschnitzt. Der eingesperrt. Klingt bestimmt ausgezeichnet. Und was ist mit meinem Bart? Und für Sie habe ich einen Bart mitgebracht. Es ist zwar nur ein Oberlippenbart, und zwar ein sehr buschiger, schwarzer, aber vielleicht können Sie zur Not damit auskommen. Naja, ich probiere das mal. Ich passe Ihnen den mal an. Ja, meine Damen und Herren, hier ist nochmal Waldemar Hartmann aus der Gewandhaus-Sportorchesterhalle und ich möchte mich herzlich bedanken, dass Sie heute bei unserer Tagesordnung mit dem Paukenschlag alle recht aufmerksam zugehört haben und bei der Sendung heute haben mitgemacht der Michael Ebmeier, die Caroline Hertha, der Martin Jung, der Clemens Kieser, der Sven Saale und der Kai Schreiber selber. Und es hat uns an Sautrum Spaß gemacht und Herrschaft! Mir fehlt der Oberlippenbart. Irgendjemand hat mir meinen Oberlippenbart geklaut. Regie, Herrschaft, irgendjemand hat mir meinen Oberlippenbart geklaut. Das ist doch eine Unverschämtheit.